Telekom, Fernsprecher Kaiser Wilhelm Ring, Ecke Peter Cornelius Platz an Radio Apore. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein junger Herr, der hier nebenan an der zweiten Telefonzelle telefoniert. Anscheinend mit einem Handy und nicht mit dem Fernsprecher. Ansonsten hier an diesem recht aufgeräumten Ort keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.